Ich habe ihn wieder. Ein einziger dankbarer Gedanke gen Himmel ist das vollkommenste Gebet. Ich habe ihn, ich habe ihn. Ich bin glücklich und fröhlich. Was kann der Schöpfer lieber sehen als ein fröhliches Geschöpf? Bist du wieder da, Franziska? Er kann den Augenblick hier sein. Sie sind doch in Ihrem Negligé, gnädiges Fräulein. Wie? Wenn Sie sich geschwind ankleideten? Geh, ich bitte dich. Er wird mich von nun an öfterer so als geputzt sehen. Oh, Sie kennen sich, mein Fräulein. Wahrhaftig, Mädchen, du hast es wiederum getroffen. Wenn wir schön sind, sind wir ungeputzt am schönsten. Müssen wir denn schön sein? Nein, wenn ich ihm nur schön bin. Franziska, wenn alle Mädchen so sind, wie ich mich jetzt fühle, so sind wir sonderbare Dinge. Zärtlich und stolz, tugendhaft und eitel, wollüstig und fromm. Du wirst mich nicht verstehen. Ich verstehe mich wohl selbst nicht. Fassen Sie sich, mein Fräulein. Ich höre kommen. Mich fassen. Ich sollte ihn ruhig empfangen.